an, zieh mich auf, hol mich runter, bring mich rauf. Ich stink nach Bier und saufe Wein, quatsch mit Leuten, bin allein. Teleflimmer, Video, füllt mich aus, auch auf dem Klo. Was ist nur los mit mir? Das geht vorbei! Was ist nur los mit mir? Das geht vorbei! Was ist nur los mit mir? Das geht vorbei! Was ist denn los mit mir? Das geht vorbei! Hasse Luxus, schwimm im Pool, scheiß auf morgen, bin jetzt cool! Stadtgestank, mein Kopf ist klar, bin völlig krank. Hab Bock auf Ruhe, hetze rum, mach auf Bildung, bin strohdumm. Was ist nur los mit mir? Das geht vorbei! Was ist nur los mit mir? Das geht vorbei! Was ist nur los mit mir? Was ist denn los mit mir?